Die Weltöffentlichkeit lobt preist die Armee und das Volk der DVJK, die bei der über Jahrzehnte und Jahrhunderte andauernden Konfrontation mit dem Imperialismus und den USA die stolzvolle Geschichte und Tradition der Städtensiege glorifizieren. Die russische Zeitung Zavtra und die nepalesische APAN haben in ihren Beiträgen an das nigerianische Nationale Kim Il-sungismus-Kim Jong-ilismus-Studentenkomitee im Internetbeitrag hervorgehoben, bei der Affäre des US-amerikanischen Spionageschiffs Pueblo im Januar 1968 habe Korea vor aller Welt dem tollwütig tobenden USA-Imperialismus den Hochmut schön gebrochen. Die südafrikanische Kim Il-sungismus-Kim Jong-ilismus-Studentengruppe unterstrich im Internetbeitrag, Korea sei ein politisch-ideologisch starker Staat, in dem die ganze Armee und Bevölkerung um den Staatsführer fest zusammengeschlossen seien und eine Militärmacht, die sowohl zum Angriff als auch zur Verteidigung bereit sei. Die nigerianische Zeitung Nigerian Observer betonte, der unerschütterliche Wille Koreas sei es, die USA völlig zu vernichten, ohne den Letzten für das Unterzeichnen der Kapitulationsurkunde am Leben bleiben zu lassen, falls sie zu einem neuen Krieg zwingen. Der Vorsitzende des Obersten Rates der Neuen Sozialistischen Partei Rumäniens, der Vorsitzende des Arabischen Komitees für die Solidarität mit dem koreanischen Volk und zur Unterstützung der koreanischen Vereinigung und weitere Persönlichkeiten verschiedener Länder haben hervor, die unbesiegbare Militärmacht Korea mit den stärksten atomaren Abschreckungsmitteln werde immer den Sieg davontragen. Unter der Führung des Herrn Kim Jong-un mit unvergleichlichem Mut und ebensolcher Courage an der Spitze werde die stets siegreiche Tradition von Songun Korea für immer fortgesetzt werden.